frag mich nicht, wohin der Weg führt, den wir gehen, wie uns niemals ganz und gar zerbricht. Der Mut, wie jeder hat sein Lebenslicht, bei dem Gevatter hat es Stehen. Erkennt das Seinige doch nicht. Gut. Ein Licht am Meer strahlt zu uns her. Wir sind zwei Posten nur in einer Sternennacht. Vor unserem Haus Meer strahlt zu uns her.